Wer hat hier eigentlich das Sagen? Hä? Wer ist hier eigentlich der Mäuseboss? Schnaubte Willibald wütend. Er drehte sich überaus stark herum. Dabei fegte sein schöner, langer und dicker Schwanz über den Speckwürfel. Die leichte Berührung genügte. Mit einem Knall schnappte die Falle zu. Der Drahtbügel hatte ihm mehr als die Hälfte seines schönen Mäuseschwanzes abgeschlagen. Er tanzte vor Schmerz auf den Vorderpfoten und streckte seinen Schwanzstummel hoch in die Luft. Das sah nicht sehr stark aus. Willibald glich eher einem Clown aus einem Mäusezirkus. Guckt mal, unser überaus starker Willibald. Flink, hart und zäh. Ein Boss, ein Haus, ein Rudel. Die Katz. Oh, pfui. Die Katz. Ach, Quatsch, hör doch auf. Ja, ich glaub doch keiner mehr. Ja, aber wirklich nicht. Ohne Schwanz kann der Willibald nicht mehr euer Boss sein. Ja, mit Schwanz auch nicht mehr. Ich werde jetzt euer Boss sein. Pfui, aufhören. Nein, halt, seid mal still. Lillimaus ist die einzige Maus, die lesen kann. Ja, und sie ist klug, sie hat uns gerettet. Bis 1000 kann sie zählen. Also, bis 1000. Also, ich finde, sie soll unser Boss sein. Oh, gute Idee. Ja, Lillimaus. Lillimaus. Lillimaus. Nein, niemals. Was? Wir brauchen keinen Boss, der alles besser wissen will. Und der es allen zu sagen hat. Das ist auch wieder wahr. Der Willibald hat sich selbst zum Boss gemacht. Allerdings. Wir haben seinen Versprechungen geglaubt. Ja. Ihr habt ja selbst gesehen, was daraus wurde. Oh ja. Marschieren, marschieren, marschieren. Ja. Nicht selber denken, sondern nur blind gehorchen. Ich bin dafür, dass wir alle wieder das Denken lernen. Ja, denken lernen. Und das Laufen auf dem Globus. Oh, ja. Und auf Büchern rumklettern und rutschen. Oh ja! Geschichten erzählen. Und die Katz im Garten? Ach, hör doch auf. Wer die Katz sieht von uns, der schreit einfach Mäusefresser und wir rennen alle in unsere Löcher. Ja, ganz einfach. Wenn es im Garten überhaupt eine große, getierte Katze gibt. Ja, wenn überhaupt. An dieser Stelle endet unsere Geschichte. Denn Lilli musste auf einmal an ihren Mäuse-Philipp denken, den sie liebte. In jeder mondhellen Nacht saß sie in der Küche am Fenster und spähte in den Garten. Eine Katze sah sie nicht. Doch ob sie ihren herzlieben Mäuse-Philipp wiedergefunden hat, das muss ein andermal erzählt werden. Übrigens, die Mäuse lebten fortan wie früher. Sie wählten sich einen jungen, schönen Präsidenten. Es wurde wieder fröhlich im Haus. Eines hatten sie dazu gelernt. Keine Maus sollte es mehr wagen zu sagen, ich bin der Boss. Ich hab's zu sagen.